Abschnitt 50 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wir sind noch nicht wie Kinder. Noch ist nicht Licht genug in allen Gassen, noch frieren Millionen in der Gruft der Knechtschaft und noch trennt uns eine Kluft von der Vollendung, deren Anfang wir erst fassen. Um unsere Stirnen donnern noch Gewitter des einst Gewesenen mit kaltem Schlag. Voll von Zerstörungen ist noch der Tag und sieht im Bruderauge noch den Splitter. Wir sind noch nicht wie Kinder wieder klein geworden, demütig und dem letzten Bettler gleich und legen schon den Grundstein zu dem Reich der Mitte, wo wir noch mit Worten morden. Der Hände felsenhaftes Aufwärtsdrängen biegt ab ein aufgepumpter Zwist, der kein Verzeihen kennt und nicht vergisst, was gestern war, nur rächen will und an Laternen hängen, den Zögernden, den noch nicht Aufgehellten, den Andersgläubigen, den Antichrist. Solange noch ein Funken Hass in unseren Herzen ist, stehen wir noch zwischen zwei umgrenzten Welten. Wir stehen vor dem Tor zu einem Tore, dahinter erst Unendlichkeit beginnt. Wir wissen nur, dass wir erkoren sind, von allen Stirnen abzureißen die befrorenen Flore. Wir brauchen unsere Hände nicht mehr falten. Wir sind nicht Fremde mehr. Doch ehe wir gesammelt sind zum großen Heer verbrüderter Gewalten, muss nichts als Liebe laut sein auf den Gassen, bis hoch von ihrem Licht erhellt, in unseren Händen die erlöste Welt einströmt wie aller Meere Wassermassen. Ende von Wir sind noch nicht wie Kinder.